Tropfen fielen und vereinigten sich mit anderen Tropfen und wurden zu kleinen Bächen, die über seinen Körper rannen. Und während sie über seine Haut flossen, schlugen die winzigen Gewächse des Waldes Wurzeln in seinen Kleidern. Er spürte, wie die Schlingpflanzen sich an ihn klammerten und ein zweites Kleid über ihn woben. Er spürte, wie kleine Blüten knospten und aufbrachen und zerblätterten. Und weiter klopfte der Regen auf seinen Körper und auf seinen Kopf.